Sohn da. Komm. Geh, hol mir das köstliche Blut der Tochter und ihren Kopf und ihren Rumpf mit Eingeweide und ihr blutiges Fleisch und das Gebein ihrer Glieder. Und das alles bring mir zugedeckt im erstgebrauchten Tontopf und auch das köstliche Kleinod dieser Tochter. Dies alles bring her. Es verlangt mich zu kosten. Bei mir kannst du dann, wenn es Zeit ist, dein Weinen weinen, dein Jammern jammern. Bin schon auf dem Weg, Herr Vater. Von selbst aber bringen muss er die Fühler und Antennen von der Wildbiene Achbol, und so geht er hin. Das ist das köstliche Blut von der Tochter, das er begehrt. Das ist Maya-Wein. Das ist der Rumpf mit Eingeweide von der Tochter. Das ist der Baumstumpf voll Honigbeuteln. Das ist der Kopf von der Tochter. Das ist der erstgebrauchte Tontopf zum Gären des Weins. Das ist das köstliche Kleinod von der Tochter. Das ist Bienen-Tarantelstein. Das sind die Fühler und Antennen von der Wildbiene Achbol. Das ist der Gärstoff des Weins. Das ist das Fleisch von der Tochter. Das ist die Rinde vom Baum Balche. Das ist der Gliedergebein von der Tochter. Das ist das Blättergezweig vom Balche, das Jammern und Weinen. Das ist das heilige Wort des Rauschs vom Balche. Da geht er hin, bis es Zeit ist. Holt den Krug, wie das Wort war. Getan, wie gesagt, kommt er zurück. Sagt in Ehrfurcht die Worte. Herr Vater, hier ist die Tochter, wie du sie haben wolltest, wie du sie verlangtest. Du bist der Vater, Herr, du bist der Mächtige. Das sagt der Sohn. Du, mein Sohn, bist ein wahrer Mensch, bist ein mächtiger Mann. Du weißt es, das zeigt es, du kannst es, das zeigt es. Das sind die Worte von ihm. Das ist das Blut von der Tochter, nach dem ich verlangte. 13-mal fließt reichlich das Blut von der Tochter. Und er beweint die Tochter dort im Hof, bricht in Tränen aus, wenn sie sich neigt, sagt die Worte, du mein Sohn, so sagt er, und bricht in Tränen aus. Wahrer Mensch bist du, o du mein Sohn, welch mächtiger Mann bist du, o du welch wahrer Mensch, welch mächtiger Mann bist du, o du welch ein wahrer Mensch. Dir will ich die Matte bereiten und den Sitz und die Herrschaft. Du bist mein Sohn. Dir ist die Macht. Dir ist die Herrschaft. Dies ist er, der Sohn. Das ist Sprache von Suyua. Der Maler, der Bildhauer, der Tänzer, der Schauspieler, der Sänger, der Vortragende, der die beschriebene Szene darstellt, stellt nicht die Erklärung dar, sondern das Bild. Wenn es Forschung gegeben hätte, nicht nur das wahnhafte Suchen nach Indizien für die eigenen Gespenster, wenn es früh schon Forschung gegeben hätte, als diese Bauten ihrer schützenden Pflanzendecke entkleidet wurden, wenn einer versucht hätte, alle die noch sichtbaren Szenen von Opferungen und Zerstückelungen einer Tochter nach irgendeiner Art von köstlichem Kleinod, das irgendetwas Vergleichbares mit irgendeinem obskuren, offenbar gelben Stein hat, genauestens zu untersuchen, vielleicht wäre dann etwas über Substanzen herauszufinden gewesen, die dem Balche zugesetzt werden. Vielleicht wäre es dann klarer geworden, dass der Balche nicht dieses dünne Bier ist, das die Wissenschaft beschreibt, sondern ein starkes Rauschmittel, mit dem in der Vorstellung als Blut eine Kommunion vollzogen wurde. Das aber müssen die Eroberer noch haben beobachten können, und es mag ihnen, genau wie die Kreuze, als ein Hohn auf die eigenen kultischen Vorgänge erschienen sein. Bruder Delander jedenfalls, der in seiner Gründlichkeit die geistige Welt der Maya offenbar systematisch studierte, konnte das nicht für naives Heidentum nehmen, sondern nur für eine besonders böse Form von Ketzerei und Vexierkunst des Teufels.